»Links«, schrie Dr. Hanno Sauerbrei. Der Diplomant am Bedienpult drückte ein kleines Hebelchen nach rechts. »Links, sage ich«, brüllte Dr. Sauerbrei. Er lag unter dem tonnenschweren Elektromagneten des Neutronenkalorimeters und versuchte verzweifelt, ein Gewindestängelchen unter die Kettenführung zu schieben. Der Diplomant mit der Links-Rechts-Schwäche büßte sein letztes Quantum Selbstsicherheit ein. Schweißperlen tropften von seiner Stirn. Im selben Moment, als ich hinzusprang, um ihm die Bedienkonsole aus der Hand zu reißen, legte er erneut das Hebelchen um. Das war wieder die falsche Richtung, wies ich ihn auf seinen Fehler hin. Doch meine Stimme ging in dem gewaltigen Lärm unter, mit dem der Elektromagnet gegen das Strahlrohr krachte und sozusagen nur im Vorübergehen Dr. Sauerbrei zerquetschte. Mit ohrenbetäubendem Fauchen schoss das Vakuum aus dem geborstenen Austrittsfenster, zerfetzte Kabel und Folien, schleuderte Lichtleiter und Platinen in die Halle. Sämtliche Sicherheitsventile des etwa 1 Kilometer langen Ringes schlugen mit einem martialischen Knall zu. Dann war es plötzlich wieder still. Totenstill. Nur der scharfe Geruch von Schwefelwasserstoff, der aus den gerissenen Vieldrahtkammern austrat, verbreitete sich im grünen Dämmerlicht der Notbeleuchtungen. Wie die Bilder eines fernen Traums zogen die Warnhinweise des Gassicherheitsbeauftragten an meinem inneren Auge vorbei. Leicht entzündlich, als Gemisch mit Luft, hochexplosiv, nicht einatmen, Hautkontakt vermeiden. »Oh Mann«, sagte der Diplomant, »jetzt brauche ich eine Kippe.« Dann zückte er sein Benzinfeuerzeug. Wir hörten einen Ausschnitt aus der Streitschrift »Hinter jedem genialen Wissenschaftler steht ein Heer von Vollidioten«, 1987, Genf und Hamburg, 600 Seiten, 1,99 im Wühltisch bei der Norma.